Wenn ich das Handy verloren hab am Montag, dann wird das sicherlich jetzt so ein Tag, an dem ich kein Telefon hab. Für jenen, der es monoton mag, dem immer viel an Frustration lag, ist Montag ein Perfektionstag. Am Montag. Doch ich frage mich, wozu all der Stress? Wozu all die Hektik? Ja, warum nicht einfach etwas ruhiger angehen lassen, damit ich die Hektik wegkrieg? Und ich frage mich, ich frage euch, wozu all der Stress? Doch mit uns auf das nächste Wochenende. Montag.